auch, du musst rauchen. Das sind die 40er, Mann. Das ist gesund. Vorher nicht der Arzt. Hast du heute schon deine 3 Päckchen Zigaretten gekauft? Ich meine, es ist fast Mittag. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Dr. Animons und Genre vom Podcast eures Vertrauens, wo sich Bagheera und das Katzenweib gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir wie immer live zugeschaltet ist der Philipp. Hi, Bagheera sagt mir was. Was? Das Katzenweib? Batman aus den 60ern, da ist Catwoman als das Katzenweib übersetzt worden. Nein. Doch. Gruß an Umla an der Stelle. Wow. Weil ich hatte zuerst Catwoman dort stehen gehabt und dann haben wir gedacht, Katzenvibe ist witzig von Batman 66. Ja, wir sind in unseren Themenmonat Hashtag Metamorphobe eingekehrt und anhand der Katzenandeutungen und vielleicht den Namen der Folge, auf die ihr geklickt habt, könnt ihr raten, dass es heute um den Film Cat People von 1942 geht. Mhm. Philipp, hast du zuvor schon mal von Cat People gehört gehabt? Nein. No. Schnacken wir doch nicht lang rum. Und stürzen uns gleich rein. Philipp, willst du die Handlung von Cat People zusammenfassen für uns? Wie immer sehr gerne. Der attraktive Ingenieur Oliver Reed lernt im Zoo die hübsche Irene Dubrovna kennen, die einen Panther zeichnet. Oha. Schnell sind die beiden ineinander verschossen und fast genauso schnell entscheiden sie sich zu heiraten. Doch das junge Glück wird schnell auf die Probe gestellt. Irene ist der Überzeugung, eine Nachfahrin von Hexen zu sein und glaubt, dass sie sich in eine Raubkatze verwandelt, falls sie erregt, eifersüchtig oder wütend wird. Oliver muss also erstmal kalt duschen gehen, zeigt aber Verständnis und will Irene helfen. Er ist sich sicher, das mit der Gestaltenwandelerei ist nur Humbug und schickt Irene zum besten Psychologen der Stadt. Dr. Louis Judd ist fasziniert von Irenes Geschichte. Doch sie fühlt sich nicht ernst genommen und sucht ihn nicht wieder auf. Als ihr Gatte das herausfindet, ist er wenig begeistert und schüttet sein Herz bei seiner Arbeitskollegin Alice aus. Es kriselt allmählich. Irene wird eifersüchtig auf das gute Verhältnis zwischen ihrem Mann und der Kollegin. Zu Recht, wie sich zeigen wird, denn Alice ist verliebt in Oliver. Und langsam beginnt auch Alice an Irenes Geschichte zu glauben. Alice fühlt sich verfolgt und Irene hinterlässt nach einem Treffen am Pool einen bleibenden Eindruck. Irenes Verhalten wird immer unberechenbarer. Doch gerade als sie eine Besserung erlebt und sich Oliver eröffnen will, gesteht ihr dieser, dass er sie nicht mehr liebt. Dass er eine Scheidung will. Und dass er Alice heiraten möchte. Zu einem gemeinsamen Termin mit Dr. Judd erscheint sie nicht. Doch später taucht sie bei Oliver und Alice in der Arbeit auf. In Form einer Pantherin. Die beiden können sie verjagen, doch zu Hause angekommen, wartet auf Irene Dr. Judd. Er ist immer noch sehr angetan von ihr und will ihr helfen, indem er sie verführt. Als er sie küsst, findet abermals die Transformation statt und der Doc geht drauf. Irene, durchbohrt durch die Klinge des Psychologen, schleppt sich zurück in den Zoo und lässt als ihre letzte Tat den Panther dort frei. Sie lässt quasi die Katze aus dem Sack. Sozusagen kann man so. Das so sagen. Okay, bei Cat People oder wie bei uns im Deutschen heißt Katzenmenschen. Wild. Ja, klangvoller Name. Handelt es sich um einen Film von Val Lutner. Der ist Produzent, aber eigentlich mehr so ein Tausendsasser. Der Film ist von RKO, also das gleiche Studio, das er Sachen gemacht hat wie King Kong in 1933. Und kurz bevor sie Cat People gemacht haben, war auch ein gewisser Film namens Citizen Kane bei ihnen in der Produktion. Oh ja. Der sehr, sehr, sehr teuer war. Heute zählt er als einer der besten Filme aller Zeiten. Als er ins Kino kam, war er aber zwar erfolgreich, aber im Verhältnis zu dem, was er gekostet hat, nicht so der finanzielle Mega-Erfolg, den sich vielleicht RKO gewünscht hätte. Es war so, RKO hatte Geldnöte und was ist am besten dazu geeignet, für günstiges Geld zu produzieren und viel Geld einzuspielen? Pornos. Horrorfilme. Auf. RKO hat dann eine Horror-Division gegründet unter der Leitung von Val Lutner, ein in Russland geborenen Filmeschaffenden. Der hat alles gemacht, der war Autor mal, der hat quasi auch schon in Weird Tales hat der schon Geschichten veröffentlicht. Er war Skriptdoktor, Regieassistent, der hat schon quasi alles durchgemacht. Und dem wird also die kreative Führung dieser Horrorfilme zugeschrieben, die er eben für RKO gemacht hat. Das war so ein richtiger Lauf an Streifen und Cat People war der erste. Val Lewton hat von RKO drei Regeln bekommen. Erste Regel, der Film soll nicht länger als 70 Minuten dauern. Mhm. Weil dann kann man öfter zeigen und passt da besser hier diese B-Movies in Double Features rein. Mhm. Zweite Regel, Budget unter 150.000 US-Dollar. Cat People hat, glaube ich, 130 oder 125 gekostet. Dritte Regel, Studio RKO bestimmt den Namen und er macht dann den Film draus. Cat People wurde gewählt, weil kurz zuvor Universal mit den Wolfman gemacht hat. Ach, da ist er her. Tja, weil Lutner ist dann hergegangen und hat sich so eine Crew zusammengesammelt, unter anderem den französischen Regisseur Jacques Tenor, den Autor David Bodin und den italienischen Kameramann Nicolas Musaraka. Ich weiß nicht, ob man das da spricht, wahrscheinlich nicht. Also ein internationales Team um sich gereiht. Ich werde jetzt also viel dann über Val Lewton sprechen, aber das soll jetzt nicht das Können von zum Beispiel Jacques Tenor runterschreiben, weil der hat als Regisseur auch schon sehr gute Arbeit und eine sehr gute Handschrift und mit seinem Kameramann, mit dem er auch häufig zusammengearbeitet hat, hat er dieses Schattenspiel sehr integriert. Mhm. Nur so mal vorab. Wir haben Val Lewton und es ist ein Val Lewton-Film. Bevor wir darauf weiter reingehen, könnten wir wie so häufig über die Charaktere sprechen. Mhm. Also wir haben da unsere Hauptfigur, um die sich alles dreht, ist an sich erstmal Irene. Irina Dubronova aus Serbien. Ja, bis auf den Namen war da halt nicht viel serbisch. War ja, was ja eigentlich von Simone gespielt wurde, eine Französin. Passend. Also der Akzent hat auch nicht unbedingt immer so gepasst. Das ja, sollte so ein bisschen pseudo-slawisch wirken. Ja, es sollte europäisch wirken. Ja. Es ist ein amerikanischer Fall. Sei mal da, ja, Europa ist ein schönes Land. Ja. Genau wie Afrika. Sei mal dahingestellt. Hübsche Dame, macht ihren Job ganz solide. Ich finde das leicht paranoide und so weiter, hat sie dann immer schön rübergebracht mit der Eifersucht und so weiter. So ein bisschen so als die mysteriöse Schönheit. Mm. So das ist das, was dann so den Oliver so umgangen, sodass sie so unnahbar ist. Weißt du, so als Typ fliegt man immer so auf die Damen, die einen nicht angucken. Ähnlich wie Katzen. Katzen gingen ja immer zu den Leuten hin, die sie ignorieren. Das ist ein Mythos. Habe ich vor kurzem im Internet gelesen, das ist ein Mythos. Also, mein Schwiegerpapa in Spee, der ist neulich dort gesessen, der schaut die Katzen nochmal mit dem Arsch an, die sind alle um ihn rumgeschwirrt. Also, irgendwas ist da trotzdem vielleicht. Irgendwas. Vielleicht gehen die einfach zu jedem hin. Vielleicht riecht er gut. Maybe. Ihr Gegenüber, also ihr Love Interest, Göttergatte und dann eben doch nimmer Oliver Reed. Gespielt von Ken Smith. Da könnte man tatsächlich mal wieder sagen, dass es ein klassischer Manly Man McMahon Face ist. Oder vielleicht ein American Man McMahon Face. Bis zum Apfelkuchen verschlingend amerikanisch. Vor allem, weil er ausländische Frauen mag, oder? Das ist wahrscheinlich auch, ja. Ja, das ist exotisch. Mm. Verstehst du? I like that. Ja, und dann hast du eigentlich, um das Love Triangle noch komplett zu machen, ne, die Alice, gespielt von Jane Randolph. Who the fuck is Alice? Also Alice, um das dann zu erläutern, ist eine Arbeitskollegin von Oliver. Das ist so die taffe Frau, die weiß, was sie will. Einerseits sexy, andererseits aber auch so der Kumpeltyp. So ein bisschen Girl Next Door mäßig. Und wie schon gesagt, so dieses Love Triangle, das hat in den Film funktioniert. Mhm. Es ist alles nachvollziehbar, was diese drei hier in den Gespann machen. Man versteht, dass Oliver praktisch der Irene oder Irena verfolgt und dass sie sich beide lieben, aber dann eben aus der Frustration, die entsteht, dann eben zu Alice kommt. Und Alice ist jetzt auch nicht direkt eine hinterhältige Verführerin oder sowas, sondern es wirkt sehr natürlich, wie da alle in Romanzen verfallen und dann eben Schluss machen. Also einziges Ding, was ich dazu sagen muss, also wo ich mich da ein bisschen teilweise schwer getan habe, ist, weil es ist halt auch seiner Zeit geschuldet, in was für einem Zeitrahmen läuft das alles eigentlich überhaupt ab? Mhm. Alles also, recht flott. Wir haben nur 70 Minuten Zeit, um den Film zu erzählen. Zack, zack, zack, ja, zack, zack. Genau. Aber also im Film selber, da könnte gut und gerne 2 Jahre vergangen sein. Oder eine Woche. Ja. Und bei 2 Jahren denke ich mir, okay, da geht dann auch mal eine Scheidung, wenn das ohne vonstatten gehen soll, so eine Ehe. Das kann anstrengend sein, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber wenn es dann halt 2 Wochen sind, dann denke ich mir, bloß weil du die 2 Wochen lang nicht dran lässt, dann brauchst du noch nicht gleich eine Scheidung holen. das wird noch öfter vorkommen. da ist es, klar, ich meine, es ist ein Film. Klar, die lernen sich kennen und 2 Tage später heiraten die. War vielleicht zu den damaligen Zeiten auch noch ein bisschen anders. Die hatten nicht so viel Zeit, da gab es mehr Kriege, die Leute sind schneller gestorben, da musste man neue mit Köpfen machen. Das war das Einzige, weil du jetzt gesagt hast, sehr nachvollziehbar, das war das Einzige, wo da vielleicht reinspielen kann, aber ist im Prinzip ist das dann Motzen auf allerhöchstem Niveau. Also wir haben noch einen 4. im Bunde, den ich erwähnen will, ja. Den Psychologen, Tom Conway als Dr. Louis Judd. Schmieriger Typ. Oh, aber so. So. Das war dann so der Herr, der war fast so wie so ein Bond-Type oder so. Der kommt halt um die Ecke, der hat Stil und du weißt ja, die Mädels, die fliegen auf den. Ja. Also wird ja auch erwähnt, der hat gerne Liebeleien und du siehst ihn, er kommt um die Ecke und denkst, ja, freilich. Ja, also ich glaube, mit den Patientinnen was anfangen, äußerst unprofessionell, aber bei dem Typen glaube ich, dass das eher die Regel als die Ausnahme ist. Der war Psychologe in den 40ern. Die fanden wahrscheinlich noch, dass hier Nietzsche richtig gute Ideen hatte. Ja, und dann verschreibt er denen wahrscheinlich Heroin oder so. Ja, oder eben. Wenn eine Frau kommt, die ist einfach hysterisch. 10 Jahre später hätte er ihnen dann nur eine Lobotomie verschrieben. Es ist durchaus möglich. Tom Conway hat in ein paar anderen Filmen von Val mitgespielt. Unter anderem I Walked with a Zombie. Und war in vielen B-Movies wie The She-Creature zu sehen. Und hat auch Sprechrollen gemacht, war Erzähler für Disneys Peter Pan. Und er war der Collie in 101 Dalmatiner. Oh. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so richtig, normalerweise reden wir dann so über Monster-Design oder so, aber das ist halt dann Panther. Ja. Sehr unspektakulär, könnte man meinen. Mhm. Aber der Film macht etwas, was sehr clever ist und dann später so Leute wie Steven Spielberg für Jaws oder sowas auch gemacht haben. Ich habe kein Geld, um ein Monster zu zeigen. Also deute ich es nur an. It's not a bug, it's a feature. Ja, genau. Es wird impliziert. Mhm. Und höchstens sieht man hier mal einen Schatten, der über eine Treppe runterhuscht. Und der Schatten war in dem Fall nur die Faust des Regisseurs vor der Lampe. Schattenspielchen. Süß. Genau. Um mal wieder auf Val Lutner zurückzukommen, der hat in den Film einige Elemente aus seinem persönlichen Leben mit eingearbeitet. Mhm. Die Simone ist, die Schauspielerin, die Irina ist sehr alleine, ist in einem fremden Land. Luton ging es ähnlich als Einwanderer. Die sind zuerst eben in Kinderjahren durch Europa durchgetingelt, bis dass sie dann eben in den USA angekommen sind. Er ist ohne Vater aufgewachsen, also auch noch zu diesem Einsamkeitsfaktor hinzugerechnet wird. Und eine andere Sache ist, dass er auch anscheinend Angst vor Katzen hat. Ach, da schon, ja. Wenn ich dann seine Filmografie ansehe mit Cat People, deren Fortsetzung The Curse of the Cat People und The Leopard Man, relativ viele Filme mit Katzen gemacht hat, obwohl er anscheinend Angst vor ihnen gehabt hat. Ja, ist doch gut, Konfrontationstherapie soll doch erfolgsversprechend sein. Eine weitere Sache, die er auch schon vorab gemacht hat, ich habe schon erwähnt, er war auch Autor und für Weird Tales hat er eine Geschichte geschrieben, die hieß The Bogita. Und in dem ging es um eine junge, hübsche Frau, die sich in einen Panther verwandelte. Ach nein, hör auf. Abgesehen von diesem Element soll die Geschichte relativ wenig mit Cat People zu tun haben, aber also er hat so diese Elemente, die hat er schon zuvor mal benutzt. Und wie schon gesagt, er hat ansonsten eine freie Hand. Er hatte die drei Regeln von RKO. Hier ist der Name, hier ist das Geld, mehr kriegst du nicht. 70 Minuten darf es dauern, leg mal los. Und da finde ich, ist es nachvollziehbar, dass er dann sagt, okay, was habe ich denn schon gemacht? Vielleicht eine Geschichte noch, weil wir es Monster Design kurz angesprochen haben. Mhm. Also ist jetzt vielleicht nicht das Monster selber, aber so eine kleine Transformation fand ich es ganz interessant. Es wurde ja auch angedeutet mal durch ein bisschen Zeichentrick. Ja, Irenas Träume, dass so, so Zeichentrickkatzen ihr so entgegenlaufen oder halt so dem Zuschauer entgegenlaufen. Das wird dann eigentlich schon der größte Spezialeffekt in dem Film gewesen sein, wenn man das Spezialeffekt nennen kann. Mhm. Und sonst hast du noch so Sachen, wie dass Irina mal, nachdem sie verzweifelt ist, mit ihrer Hand so über die Couch drüber fährt und die dann aufreißt. Sehr schöne Szene. Mhm. Und in der Hinsicht würde ich dann gern drüber reden, eben über dieses Implizieren, dass es ja hier sehr viel um Sex geht. Eigentlich mit Kernthema des Films ist, dass sie ja ihren ehelichen Pflichten gerne nachkommen würde, ja, aber Angst davor hat. Richtig, richtig. Quasi sexuelle Repression hegt. Und da gibt es ein paar wunderbar gespielte Szenen auch. Denk da an die Hochzeitsnacht und Irina dann in ihrem Zimmer ist und man hier Oliver draußen stehen sieht und Irina so drinnen so ein bisschen vor der Tür kauernd, also die Tür zwischen den beiden. Und richtig ausgesprochen haben die das nie im Film, weil ähnlich wie beim Monster konnten sie das auch bloß hier implizieren, weil zu der Zeit schon dieser Hays Code aktiv war, der immer viel Gewalt, aber auch hauptsächlich irgendwie sexuelle Darstellungen oder eben Ansprache von sexuellen Themen verbietet. So, dass die Männer haben immer die Pyjamas komplett an und dann, wenn du im Fernsehen Ehepaare gesehen hast, die haben dann in zwei unterschiedlichen Betten geschlafen und dann kam dann auch jemand und hat gemessen mit einem Zollstock, dass die Betten auch weit genug voneinander entfernt sind. War eine wilde Zeit oder vielleicht gerade das Gegenteil. Nee, dann hat man dann trotzdem in dem Film dann ja schon fast viel Nacktheit mit der Dame, die dann ihr im Bikini ins Wasser springt. Hey, im ersten Moment hätte ich gedacht, dass die nackt ist. Ja, dachte ich auch. Also der war dass schon. Man, dass man ihre nackte Brust sieht, aber da war dann bloß der Badeanzug irgendwie so. So, dass man die Nippel irgendwie sieht, aber da war der Badeanzug dann so zu schön, weil ich hatte zweimal so ein Double-Take, also, wie bitte? So, nein, doch, okay. War vielleicht auch Absicht, damit man da so ein bisschen die... Oh, ein bisschen Sexappeal reinbringt. Mm. Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall viel dann jetzt so sexuelle Inhalte und Sonstiges, also sie spricht ja ganz nett davon, sie kann niemanden überhaupt küssen. Aha, okay, kennst dich aus. Ja. Wohin? und ja, das ist ja dann auch wieder so, dann auch symbolisch mit der Katze und allem. Also das geht ja alles dann Hand in Hand. Also so zum einen das Verlangen, aber was passiert dann, wenn ich mir diesen Verlangen ergebe sozusagen? Mhm. Sterben halt alle. und was der Film dann halt geschickt macht, also ich würde mal sagen, die erste Hälfte bis ersten zwei Drittel des Films ist eigentlich so, ja klar, also das denkt die sich nur aus. Natürlich, ja. Das ist ja eigentlich bloß Arschkraft. Und dann kommen die ersten richtigen Andeutungen zu, Alice wird verfolgt. Und ja. Dann ist da gerissenes Schaf und das ist schon okay. Mhm. Oder dann die Fußspuren. Und das denkst du dann, okay, das könnte aber immer noch der aus dem Zoo sein. Also das könnte jetzt bloß die Andeutung sein. Also das dauert wirklich bis ins letzte Drittel rein vom Film, dass du dir denkst, oh shit, das Ist sie wirklich? Ja, das macht der Film grandios, dass du nicht weißt, stimmt die Legende der Cat People und sie verwandelt sich in eine Raubkatze oder braucht sie tatsächlich einen Psychologen, aber halt einen Psychologen, nicht wie ein Dr. Chad, sondern einen Gescheidener. Das ist dann halt wieder auch jetzt der Zeit geschuldet. Was Besseres gab's da eben nicht. Das glaube ich nicht, dass ich wette, es hat zumindest Psychologen geben, die sind nicht bloß gedacht haben, so, ha, die vernasche ich. Aber dann, halt, ich werde vernascht. Oh nein, aber nicht auf die gute Art und Weise. Übrigens, kleines Ding dazu, weil wir kurz schon mal die Legende angesprochen haben mit den Cat People und so weiter. Ich habe da einfach so einen kleinen Tick. Also wenn dann irgendwas Geschichtliches erwähnt wird oder so, dann muss ich halt das kurz googeln, ob das irgendwie so halbwegs hinkommt. Es wird erwähnt, dass die Mamluks in Serbien waren und dort praktisch okkupiert haben. Mamluks, das ist ein größtenteils muslimische Kaste mehr oder weniger gewesen. Hauptsächlich Ägypten und so die Ecke. War nie in Serbien. Sie hat auch von King John von Serbien gesprochen. Da gibt es zwei, die hießen bloß dummerweise nicht John. Übersetzungsding, also bei uns hießen sie dann John. Ja, nee, ergibt überhaupt keinen Sinn. Ist egal. Also ist komplett. Kompletter Humbug. Diese Geschichte haben sich unsere Autoren ausgedacht. Ja, so genau. Ist Fiktion. Also ich finde es bei sowas dann immer. Ja, genau. Glauben Sie daran? Leider muss ich Sie enttäuschen. Falsch gedacht. Mein Name ist Jonathan Frakes. Ich finde es dann immer geil, wenn sie sowas machen von so älteren Streifen. Und dann haben sie zumindest so den Kernwahrheit drin. Vollkommener Humbug. Was irgendwie stimmt, ist, dass in Serbien dann immer mit so Cat People und so weiter. Aber ich meine, Werwesen gibt es in fast allen Kulturen. Jeder also, Kultur, ja. Irgendwas in die Richtung hast du überall. Aber nichtsdestotrotz finde ich so, das mit ihrer Legende kommt schon gut rüber, vor allem wenn sie dann in einem serbischen Restaurant essen und auf einmal steht da eine sehr katzenartige andere Frau da, die sie Schwester nennt. Also halt auf Serbisch. Mit einer Frisur, die aussieht wie so Katzenohren, so ein bisschen, vielleicht etwas lächerlich, aber ich meine, andererseits, Wolverine hat auch irgendwie so einen Hairstyle, der eigentlich komplett Banane aussieht und ist dann auch scharfe Ohren. Und bei dem reden alle darüber, wie badass er ist. Da wurde das übrigens auch eingesprochen von der Simone Simon selbst. Also sie hat die andere Frau auch synchronisiert. Ach Welt. Um das noch ein bisschen schwammiger zu machen. Apropos Synchro, da könnte ich eigentlich auch noch drüber sprechen. 1942 lief der in den USA. Deutschland ging da leider leer aus. Es dauerte bis in die 70er Jahre, bis das Cat People mal auf einem der dritten Programme lief, untertitelt, ohne Synchro. Und die deutsche Tonfassung, die ist dann erst irgendwann in den 90ern für den Heimvideomarkt entstanden. Da hat man doch auch ein bisschen andere Musik hernehmen müssen, weil man dann keinen Zugriff mehr drauf hatte, weil die Musik gab es so nicht mehr separat. Kann man auf Deutsch ansehen. Ich bevorzuge da wirklich die englische Originalsynchro. Nur für unsere Synchro-Heads da draußen. An sich ist es ein wahnsinnig schön gefilmter Film. Schönes Filmen, schönes Schattenspiel, als Irena das erste Mal beim Psychologen ist und man sieht nur ihr Gesicht in den Lichtkegeln und der Rest ist in komplette Dunkelheit gehüllt, was eben noch so ihre Isolation weiter hervorhebt. Du hast mich so ein bisschen an Bela Lugosi in Dracula erinnert. Also es ist halt sehr schön mit den Schatten, wenn man halt diese krassen Kontraste hat, dann hast du wieder, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, dann geht das halt einfach noch krasser, noch schöner. Ja. Und es ist immer sehr wieder. Sehr viel mit der Dunkelheit gemacht. Dunkelheit ist ein Freund, oder wie sagt sie, ist so schön warm oder freundlich. Ich glaube, sie sagt, die Dunkelheit ist freundlich. Ja, beim ersten Date, wo man sie auch nur sieht und ihn dann nur so schemenhaft im Vordergrund. Also es gibt immer wieder Einstellungen, auch bei der Verfolgung, sozusagen, als sie dann Alice verfolgt, mit dem, auch mit dem Soundeffekt. Also es wird dann viel damit gespielt, dass eben keine Musik da ist. Und dann hast du dann nur die Füße, wie sie da so von Lampe zu Lampe taxen und sich der Schatten dann immer wieder länger zieht. Und also mit dem Licht, also wie du sagst, gibt es da unheimlich viele Einstellungen, die einfach sehr, sehr schön gefilmt sind. Und weil du sagst, das mit der mit dem einsamen Spaziergang und dieser Verfolgungsjagd, der wird dann unterbrochen von einem schrecklichen Fauchen, das plötzlich auftaucht. Und es ist nur ein Bus. Und das ist der sogenannte Luton-Bus. Val Luton hat sich das ausgedacht. Später wird das Cat Scare oder False Scare genannt. Das war der Film, wo das erfunden wurde. Val Luton hat sich diesen Scheißfilm. Das ist der Luton-Bus. Also so wurden später dann auch solche Momente genannt. Nach Cat People, nach dem Bus, der dann einfährt und sich wie ein Fauchen anhört. Und mein Gott, es funktioniert. Ja. Vor allem, da der Film so subtil ist und dann hast du so den... Der hat sich den verdient. Da kannst du nichts dagegen sagen. Mm. Das ist kein Schocker aus dem Nichts. Das ist, der hat sich den gründlich verdient. Ja, also nur kurz zur Erklärung. Regelmäßige Zuhörer wissen, ich hasse Jumpscares. Also so vor allem Platte und sonstige. Den, wie gesagt, das ist auch verdient, aber wenn dann einfach bloß irgendwie so ein Film... Die Katze ins Bild geworfen wird. Ja, wenn ein Film einfach bloß drauf vertraut, dass ein Jumpscare schon irgendwie dann irgendeine Qualität des Films ausmachen wird, da bin ich einfach kein Freund davon. aber ja, er hat's erfunden. Der Luton. Die Russen. Der Lutner. Wild. Gibt so ein paar Sachen. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, der Film ist 1942 gedreht worden. Es sind jetzt einige Sachen dabei, die sind halt einfach mal, sagen wir jetzt mal, der Zeit geschuldet. Ja. Aber es ich finde es dann wirklich amüsant, solche Dinge wie, als Irene beim Doc sitzt und sie den Doc fragt, ne, was sage ich noch meinem Mann? Und die Goldantwort, also wie wieder zurück zu Psychologen, der Typ ist absolut ungeeignet. What does one tell a husband? One tells him nothing. Gold, Vertrauen. Eine Beziehung auf Basis von Vertrauen aufbauen. Du würdest einfach gar nichts, genauso wie er dir. Na, wir sind hier in den 40ern, was soll das eigentlich? Spinnst du? Reden miteinander? Gold. Weißt du, Kommunikation ist der natürliche Feind einer gesunden Ehe. Ja, so ungefähr. Und das ist ja auch wieder ein weiterer Punkt, der dann zu Irenes Isolation führt. So, sie kann sich ja niemandem anvertrauen. Und die Leute, denen sie sich anvertraut, die glauben ihr nicht. Und sie glaubt sie schon fast selber nicht. Aber dann hat sie trotzdem Angst davor. Und es ist schwierig zu beschreiben. Also ich tu mich hier schwer, einfach zu sagen, wie einerseits subtil, aber trotzdem effektiv der Film das macht. Mhm. Und dass der Film einerseits ein Slow Burn ist, aber andererseits geht hier alles ratzefatz und in 70 Minuten ist die komplette Handlung erzählt. Aber es fühlt sich nach mehr Film an. Es ist sehr effektiv erzählt alles. Ja, und du hast aber trotzdem, also es ist relativ wenig Fett. Wie gesagt, es sind nur 70 Minuten. Aber du hast, finde ich, immer wieder kleine Dinge, die dann mit eingestreut werden, die abgesehen von den Hauptcharakteren ist. Also ich würde jetzt mal sagen, 80% des Films beschäftigt sich wirklich, ja 90% beschäftigen sich wirklich mit Irene, Oliver oder Alice. Ja. Es sind eigentlich immer zwei von denen meistens so im Bild. Ja. Aber dann hast du trotzdem immer wieder so kleine Einschübe, die sehr schön sind, die eventuell auch später in meinen Top-Momenten auftauchen. jetzt bloß mal, die hat auch eine Putzfrau. Die taucht einmal auf und dann ein paar Minuten später taucht sie nochmal auf. Mhm. Wenn sie jetzt bloß einmal aufgetaucht wäre, dann wäre das wieder nett so. Aber du hast hier praktisch einen zusätzlichen Charakter. Mhm. Oder die gute Dame, die das Café hat. Ja. Ich meine, der Spruch, also, oh my goodness, don't nobody like chicken gumbo? Ich mag sie. Ich mag sie einfach. Allein nach so einem richtig schönen bisschen Cajun-Akzent, so ein bisschen New Orleans mit reinbracht. Und dann hat der Film auf einmal Charakter und ist nicht einfach bloß so straight die Story. Ja, auch die Arbeitskollegen von Oliver, wenn die dann rauchend über diese Pläne hocken und dann so ein bisschen miteinander schnacken. Ach, du musst rauchen. Ja, natürlich. Das sind die 40er, Mann. Das ist gesund. Vorher nicht der Arzt. Hast du heute schon deine 3 Päckchen Zigaretten gekauft? Ich meine, es ist fast Mittag. Ja, aber das eben das Effektive und Kurze und mit viel Charakter, das ist auch was, das Jacques Tourneur beherrscht. Mhm. Ich habe mal ein Interview mit ihm angeschaut und da hat er eben drüber gesprochen, wenn du eine Szene hast und es unterhalten sich zwei Leute und einer von denen soll dann jemand anders anrufen, und mit der anderen Person sprechen. Da machst du das nicht so, dass die beiden miteinander reden und sind dann fertig und dann geht er zum Telefon und wollt und da dann warten, dass der andere abnimmt, sondern du machst es so, während das Gespräch läuft der schon zum Telefon, wollt, und wenn dann das Gespräch mit dem anderen beendet ist, dann ist auf einmal der andere dann so, oh, hat abgeklärt, ah ja, hallo. Und die Kameraleute, die er hat, die treibt er in den Wahnsinn, weil er eben dieses Schattenspiel so mag und die Szene interessant darstellen will. Mhm. Wenn sich ein Paar unterhält oder küsst oder sowas. Und das ist ein Zimmer, dann wird das Zimmer dunkel gemacht, dass man ihre Silhouetten vielleicht vom Fenster sieht. Oder er hat erzählt, dass er, wenn er eine Szene hat, wo dann jemand einen Zettel liest, dass er dann hergeht und macht alle Lichter aus und bloß so eine Schreibtischlampe wo an. Sodass dann, wenn er dann sie probt, der Schauspieler dann zur Schreibtischlampe hingehen muss, um das überhaupt zu lesen, was da drum steht. Und dann sagt er sein Kameramann, also pass auf, jetzt kannst du das Set ausleuchten und wir werden es dann genau so machen. Mach das, dass es gut aussieht. Mach es irgendwie, aber mach es, dass es gut aussieht. Und da hat er ein paar Kameraleute erwähnt, die eben das drauf haben, und einer davon war dann eben dieser Nikolaus aus Italien, mit dem er dann so viel gedreht hat. Und ja, auch den Streifen. Ja. Naja, aber, ja. Das ist ein Film, der würde ja so in Farbe nicht funktionieren. Nee. Ich habe neulich von einem Freund gehört, dein Motto, Schwarz-Weiß-Version von Farbfilm, das ist halt einfach nur ein Kontrast ändern. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, da gehört schon mehr dazu, dass es in Schwarz-Weiß auch richtig poppt. Aus dem Grund schaue ich auch ungern nachkolorierte Versionen von Schwarz-Weiß-Filmen an. Und das kann noch so gut aussehen. Ray Harryhausen hat da eine Zeit lang sehr viel Energie reingesteckt, um ein paar seiner Filme nachzukolorieren und auch ältere Filme, Things to Come von H.T. Wells, gab es eine Verfilmung, die hat er sehr aufwendig eine Kolorisation davon mitgemacht. Und der hat halt die Technik mitentwickelt. Aber die Filme, die sind halt für Schwarz-Weiß gemacht gewesen. Und einfach nur zu sagen, okay, da ist jetzt die Farbe, das bringt es halt nicht. Und genau andersherum ist es eben, wenn ich will, dass ein Film, der in Farbe gedreht wird, dann in Schwarz-Weiß auch gut aussieht und nicht eben nur Kontrast und die Sättigung eingestellt, dann musst du da eben die Bilder alle einzeln betrachten. Und Cat People, das würde in Farbe nicht so gut funktionieren. Nee, du hast einfach ganz andere Stilmittel, die dann anders poppen müssen. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich mir trotzdem den Godzilla Minus One schon mal gerne noch an Schwarz-Weiß geben würde. Da habe ich nämlich Minus gehört, dass Color. Das Minus Color, weil da habe ich gehört, das würde richtig geil sein. Aber glaube ich auch. Bin ich leider noch nicht dazugekommen, steht aber noch auf der Liste. Ja, wenn irgendwann mal die Blu-ray bei uns auch rauskommt. Wenn du Cat People in Farbe sehen wolltest, es gibt ein Remake davon. Oh Junge, lass mich raten, es ist nicht gut. Das würde ich gar nicht... Nein? Würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass es schlecht ist. Aber Problem bei der Sache ist, Cat People, das Original, lebt durch seine Subtilität. Mhm. Haben wir schon und durchs Implizieren von Sachen. Mhm. Cat People von 1982 mit Nastassja Kinski in der Hauptrolle. Ah, den Nachnamen kenne ich. Ja. Und mit Malcolm McDowell, der spielt da auch mit. Den kennst du bestimmt auch. Oh. Typischer Character Actor. Warte mal, Star Trek, oder? Er war der Alex in Clockwork Orange. Der hat Milch getrunken. Er ist die Hauptfigur in Clockwork Orange. Er hat auch in die Rob Zombie Halloween-Filme mitgespielt. Da hat er Dr. Loomis gespielt. The Artist war er dabei. In Star Trek Generations war er damit dabei. Ja, das meinte ich, daher kenne ich ihn hauptsächlich. Daher kennst du. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja. Auf jeden Fall, das Remake von Cat People ist so, das will halt in die gleiche Kerbe reinhauen, wie so das Remake von Die Fliege und von The Thing. Mehr Body-Horror, mehr Effekte und alles, ja, sehr explizit. Und genau das ist eben das, was das Original nicht ist. Und genau das ist das, was das Original gut macht. Kein schlechter Film, kann aber nicht mit dem Original mithalten. Vor allem, wenn du einen Malcolm McDowell siehst, wenn er sich in die Katze verwandelt, so mit den Kontaktlinsen und so, und dann so auf den Tisch runterhüpft und so. Das hat einfach nicht den gleichen Effekt, wenn die Irina dann hier diese Couch zerschneidet. Weil es ist... Es ist, ja. Ja, also wir haben ja jetzt auch im Kapitel vom 42er wirklich überhaupt keine Transformationsszene oder so. Null. Also du siehst einfach bloß den schockierten Blick vom Doc. Ja, also das Nächste dran ist wirklich, als du Irina siehst, wie die auf den Doc zumarschiert und so ihre Augen funkeln, naja, und so der Schatten über sie geht. Und dann in der nächsten Szene sieht man so seinen Schatten, wie er gegen einen Panther kämpft. Ja. Also fand ich aber trotzdem ganz cool von Irina selber, weil so gefühlt ist es so, als würde sie auf alle Viere runtergehen oder so. Ja, und die Augen funkeln oder so und dann sieht man seinen schockierten Blick mit. Ja, ihr Schicksal akzeptiert, beziehungsweise sich dem hingegeben. Okay, mit hingeben und Schicksal akzeptieren und Irina, die sich in eine Katze verwandelt, könnte man drüber reden, ist sie tatsächlich das Monster des Films oder wer ist das Monster des Films und was ist eigentlich die Message und der Subtext? Also ich würde Irina da eigentlich fast eher als Opfer ansehen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Irina ist zwar aktiv dabei zu töten, oder sie ist mehr als Opfer der Umstände eigentlich. Sie ist wieder eine tragische Kreatur. Das auf jeden Fall. Wer ist das Monster? Naja, also ich würde mal sagen, alles, was nicht christlich ist. Ja, du kannst ja nicht mal Alice und Oliver groß als Fieslinge in den Film darstellen, weil die meinen, auch wenn ihr die Scheidung will, und er weiß, dass Irina sich vielleicht tatsächlich in eine Katze verwandelt, will er ja eigentlich jetzt ihr nichts Böses. Nee, er versucht ja, also blöd gesagt, er versucht ihr ja noch zu helfen. Also ja. Er will sie mehr oder weniger gerecht behandeln in dieser doofen Situation und gesteht es ja auch ein, dass das jetzt scheiße für ihn eventuell ist. Aber er will sie trotzdem noch irgendwo so eine gewisse Würde und alles mögliche. Und das geht dann halt alles. Salopp gesagt, voll in Arsch. Und also aus heutiger Sicht auf jeden Fall dann vielleicht noch so als zweites Monster den Psychologen. Also, ja, nicht bloß aus heutiger Sicht, also aus damaliger Sicht. Oh. Weiß nicht. Also er ist auf jeden Fall der einzig wirklich fiese in den Film, der selbstsüchtig handelt und Irina dann auch eben auch ausnutzen will und ihre Situation auch für sich ausnutzen will, damit er halt einen wegstecken kann. Ja. Und er findet es eher interessant, dass er den Panther freilassen will und dann irgendwie schlimm, weil da könnten Menschen sterben. Der denkt sich eher so, vielleicht werden die dann verstört und dann kommen sie zu mir. Ich kann sie überhaupt nicht. Wilde Geschichte. Ich meine, du hast natürlich auch noch, was in den Film mitschwingt, die Isolation. Mhm. Dadurch, dass Irina Ausländerin ist, die selbstgewählte Isolation durch diese sexuelle Repression, die vielleicht auch die Gesellschaft mehr oder weniger aufzwingert hat, sondern ein Motto, du musst hübsch sein, aber dann darfst du trotzdem, weißt du, keinen Sex haben als Frau, weil ansonsten bist du das Luder. Weißt du, diese... Nicht mehr rein. Ja, so genau. Das ist eine sehr schwierige Rolle, die man als Frau und vor allem auch nur als Frau in den 40ern, die dann vielleicht noch Ausländerin ist, ertragen muss. Von dem her würde ich so in die Richtung eventuell gehen. Kommen wir zu den Top- und Flop-Momenten. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Wie willst du denn starten? Wir haben schon ein, zwei erwähnt von meinen Tops so ein bisschen. Also die da auch in der Putze ist einfach, die ist goldig. Und wirklich dieses, oh my goodness, no, don't nobody look in. Ach, jetzt kriegst du wieder nicht zusammen. Oh my goodness, don't nobody like chicken gumbo. Ich fand die Bedienung, die war einfach, die hast du nur zwei, dreimal gesehen, aber die war einfach eine richtig coole Rolle. Und ich fand's damals schön, schick. Keine Ahnung, ob die dann nur die Angestellte war, aber anscheinend hat die ja den Laden geschmissen. Es war eine Afroamerikanerin, die nicht irgendwie als Schmutz oder sonstiges oder als weniger entwickelt oder... Ja. Sie wurde nicht negativ dargestellt, sagen wir es mal so. Und sie hat über Gumbo Chicken gesprochen, ist das nicht das sehr... Das ist ein traditionelles... Stereotyp. Ja. Ja, aber das ist... Es ist ein Gericht, das in New Orleans halt viel gegessen wird oder halt einfach, ja, es ist ein Ethnic Food, okay. Das ist aber wirklich das Schlimmste. Und für den Film von 1942. Ja, korrekt. Also, ja. Top-Moment an sich, aber die Verfolgung, die ist einfach, die Spannung, die da aufgebaut wird. Und wir haben das Wort jetzt wirklich schon genug benutzt. Die subtile Spannung. Das komplette Fehlen von Musik für eine lange Zeit. Also das ist ja auch immer wieder, auch in der Szene mit dem Pool, wo dann Stille ist. Und der Film schafft es trotzdem. Das muss man mit einem Stil erstmal hinkriegen, dass man das effektiv einsetzt, dass nichts da ist. Oh ja. Das ist viel probiert und selten so hinbekommen. Das hat der Film astrein macht. Und vor allem bei der Verfolgungsjagd, wo du nur dieses Klacken in diesem Takt immer wieder hörst und die dreht sich um und es ist nichts da. Und ich habe die ganze Zeit wieder, ich habe die Szene wirklich zweimal angeschaut und musste mir danach Iron Maiden anhören. Und du weißt, welches Lied. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Und die Szene fast das ganze Lied finde ich sehr geil zusammen und das in sich finde ich einfach schon wieder cool. Ich nehme dann die andere Szene, du hast das bereits erwähnt, der Pool. Die Pool-Szene ist perfekt. Es ist wunderbar, der Aufbau, Alistair extrem selbstsicher ist. Der hat die Situation immer in Kontrolle und dann ist sie alleine und es ist plötzlich gehen die Lichter aus und es ist still und dann hört sie diese Raubkatzengeräusche, dann flippt sie vollkommen aus. Also du merkst, wie die Angst sie auffrisst. Es ist ja nichts da. Und die Leute haben damals im Kino gesagt, ah, ich habe die Panther gesehen im Dunkeln. Aber es war halt nie irgendwas da. Und zum Schluss steht dann die Irina so da, macht das Licht an. Und dann auf einmal ist sie die Person, die... Selbstbewusstsein ausstrahlt. Während die andere schreiend und markerschütternd schreiend im Pool drin ist. Die Pool-Szene ist super. Ja. Und das Remake ist in vielerlei Hinsicht komplett anders. Die Pool-Szene ist trotzdem genauso drin. Aber tja, leider nicht so gut wie das Original. Dann kommen wir zu den Flop-Momenten. Flop-Momente, ja. Da habe ich zwei Sachen. Das eine Mal haben wir auch noch gar nicht groß drüber gesprochen. Tiere. Ja, das ist zur Zeit geschuldet, wie so ein Zoo damals ausgesehen hat und es ist nicht besonders gut. Und auch so ein Tierhandel. Oh und ja. Wie immer so ein Kätzchen. Das hat so transportiert. Und ich will nicht wissen, wie es... Also ich meine, wie gesagt, das ist der Zeit geschuldet. Ich finde es trotzdem ungeil. Ich will nicht wissen, wie die Kätzchen immer dazu gebracht haben, zu fauchen, wenn Irina da um die Ecke gekommen ist. Ich weiß nicht, bei Alien haben sie es mit einem Schäferhund gemacht. Okay. Der war auch alleine. Gott sei Dank. Ich glaube, zu der Zeit gab es dann auch noch diesen Disclaimer mit, keine Tiere sind hier zu Schaden gekommen. Glaube ich, gab es da noch nicht. Der Wellensittich, da haben sie wahrscheinlich einmal wirklich drauf gekloppt, damit er dann tot in der Ecke liegen kann. Kann ich mir da gut vorstellen. Also, das zum einen, egal. Und das andere, Christentum. Nervt mich sowas. Oh, das ist am Anfang schon, komm mal, King John brought about true Christianity. He was the good guy because he was Christian. Und dann nimmt er diese, keine Ahnung, was das für eine Axt war oder was dann im Finale, wo Irina dann in Pantherform auf sie zukommt, nimmt der gute Oliver dann. Ja, das ist das war ein großer Messschieber war das. Das ist ja ein Konstruktionsbüro gewesen. Ja, oder sowas. Und dann ist das so, sieht man hinten im Schatten. Im Schatten. Sieht ja, man ein, das Kreuz. Ein Kreuz. In the name of God. Gerade, dass er nicht dazu sagt, in the name of Christian God. Ja, und dann wie dann auch John im Traum, King John im Traum da so um die Ecke kommt und so in Rüstung und so, oh, Jesus. Dass dann halt wirklich das Christentum das wieder bringt, also... Wenn es Hexen gibt, dann hätten sie es dann so bei paganen Sachen lassen können. Also, finde ich, hat es einfach. Klar, es ist 42, dann muss es Christentum was Gutes sein, aber ich mag es trotzdem. Ne? Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass er ich sag mal, Irina mit einem Kreuz verscheucht hat, wie er jetzt, hat, keine Ahnung, einen Dracula verscheucht hat. Das ist fast angefühlt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ehrlich, also. Vielleicht muss ich die Szene nochmal anschauen. Hat jetzt auf mich jetzt nicht so gewirkt. Ich kann mich auch täuschen. Ne? Also ich hole halt so mit auf nochmal, dass die Irina dann vielleicht trotzdem nicht hier töten wollte oder ihren Trieben ganz erliegt. Aber es ist auf jeden Fall so eine Andeutung als an das Kreuz und das ist klar. Also ich finde, der christliche Unterton ist vorhanden, aber ich habe den jetzt nicht so extrem empfunden. Er ist jetzt ja, nicht so häufig, aber wenn er kommt, dann hat es mich halt irgendwie besonders genervt. Ja. Vor allem, weil es der Film eigentlich nicht bräuchte. Ja, genau. In der Richtung. Das hilft dem Film in keinerlei Hinsicht weiter. Ich war ein Flop-Moment. Der ist ein bisschen struktureller Natur, oder dieser Hoppla-Hopp, wie schnell das so vorangeht. Die Hochzeit, die einfach bloß essen gehen in ein Restaurant mit den Arbeitskollegen ist, weiß ich nicht, das, also es hätte nicht gebraucht, dass sie da eine Kirche herkriegen, weil die haben ja kein Geld gehabt für den Film. Also das sind ja alles, die meisten Sets sind von anderen Filmen recycelt. Also die Tierhandlung, das war eigentlich, ich glaube, das Café-Set von RKO und dann haben sie auch die ganzen Käfige reingestellt und sowas. Also die haben halt nochmal was gehabt, Tom. Aber sie hätten zumindest irgendwo ein Hochzeitskleid für die Irina besorgen können und dann war es halt die Szene gewesen, in der sie mit dem Hochzeitskleid noch an und mit dem Anzug heimgekommen wären. Ja. Und das Essen, das war halt vielleicht am Tag vor der Hochzeit gewesen oder sowas. Weißt du, oder dass die, das habe ich einfach bloß, ich weiß nicht, das hat sich komisch angefühlt. Und vor allem, wenn er halt eher so der amerikanischste Amerikaner, den man sich bloß vorstellen kann, ist, dann macht er hundertprozentig eine richtige Hochzeit und das ist dann auch in der Kirche und bla bla bla. Des Weiteren war dann natürlich eine gute Szene möglich gewesen, in der dann von ihm die Verwandtschaft da ist und von ihr einfach gar keiner. Oh ja. Das hätte noch ein bisschen mehr ihre Figur halt ausgeformt oder war halt noch offensichtlicher gewesen. Aber mit Offensichtlichkeiten hat sich der Film dann ja nicht so. Ja, auch wieder mal. Und dann wäre das, wenn dann keiner da gewesen wäre, wäre das dann natürlich mit dem Essen gehen, hätte es dann auch gezogen, wenn dann die andere Serbin herkommt und sie Schwester nennt. Oder sie waren auf der Hochzeit. Also ist eine Schwester, was ja auch ein Katzenmensch ist. Ja. Badada. Aber also, habe ich auch schon gesagt, also das ist ein bisschen Hoppla die Hopp am Anfang. Also das ist, ja, lernt man sich ja kennen und dann ja, also, weißt du, dass das so schnell geht, das stört mich nicht. Du einfach die Hochzeit essen gehen mit den Arbeitskollegen. Nee, du, nicht so. Okay. Komm, Philipp, wir könnten zum Fazit übergehen. Unser Fazit mit patentiertem Daumenrating, wobei wir genau nicht die Qualität des Films, sondern unseren persönlichen Spaß mit dem Streifen wiedergeben. Da geht's von Wertungen wie 2 Daumen nach unten. Das ist für Streifen, bei denen wir gar keinen Spaß hatten. Bei einem Daumen nach unten gab's weniger Spaß. Bei einem Daumen nach oben und einem Daumen nach unten, das ist unsere Mittelwertung, war okay. Ein Daumen nach oben, da hatten wir Spaß. Und zwei Daumen nach oben ist ein Banger. Ein absoluter Banger. Und da breche ich jetzt vor und sage, für mich ist Cat People ein verdammter Banger. Okay. Ist einer von den Filmen, die mir mal so auf YouTube über den Weg gelaufen sind. Ich habe es ganz unbedarft angeguckt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, fickende Hölle, den will ich bei mir im Regal stehen haben. Den habe ich mir sofort danach gekauft. Und die ganzen Sachen mit Val Luton habe ich dann erst im Nachgang erfahren. Und dann eben solche Filme wie A Curse of the Cat People, die Fortsetzung, die eigentlich keine Fortsetzung ist, aber es kommen die gleichen Figuren vor und es geht um was komplett anderes. Aber naja, ist auch super. Und I Walked with a Zombie ist auch ein wunderbarer Film vom gleichen Team, der eben Zombies zeigt, bevor es die John Romero-Zombies waren, als Zombies noch so Voodoo-Zauber war. Ja. Auch ein sehr cooler Film und eben alle dieser Noir-Flair, diese starken Schatten, die Implikationen, dass das, was dir Angst macht, ist das, was du nicht siehst, was du dir selbst vorstellst, weil du bist aber in der Hinsicht dein größter Feind. Und es muss sich nur jemand wie Jacques Tourneur oder Val Luton an die Hand nehmen und dich in die richtige Richtung deuten. Und dann gruselst du dich mehr als bei jedem Spezialeffekt. Und ich finde, Cat People ist vielleicht jetzt nicht so Horror oder so Grusel, aber er ist spannend wie Sau. Und eben dieses Mysterium macht dir super. Und finden geil. Also ich hatte ja auch meinen Spaß. Bei mir gibt es jetzt nur, in Anführungszeichen, einen Daumen nach oben. Von der Spannung, also ich finde, er hat phasenweise hat immer wieder Spannung aufbauen können für mich. Insgesamt, muss ich sagen, hat er für mich ein, zwei kleine Dumps. Aber womit der Film dann trotzdem bestechen konnte für mich, war dann, dass er irgendwo trotzdem eine gewisse sympathische kleine Auflockerer hatte. Da jetzt mit der rauchenden Putze und so weiter, das habe ich ja schon ein, zwei Mal gesagt, dass das dann trotzdem nicht stumpf war, auch wenn es dann mal ein bisschen langsamer war. Und er ist, wie gesagt, unheimlich schön gefilmt. Also das muss man wirklich sagen, wenn man einfach auf schicke Bilder steht und so weiter, ist das ein absolutes Schmankerl. Also da gibt es viele Szenen, da muss man auch immer nicht lange warten, dann kommt wieder was, bekommst du so einen harten Zug geworfen, wo du denkst, ah, geil, schön gemacht. Ja, spaßiger, kleiner Streifen, kurzbeinig und handwerklich einfach gut. Extrem kompetente Leute, die halt auch mit wenig Geld oder gerade dadurch, dass sie vielleicht wenig Geld haben, was sehr Tolles gezaubert haben. Das soll es dann sein mit der Review zu Cats and Menschen. Wir fahren das nächste Mal in unser Metamorphobe fort mit einem Film aus Japan. Und zwar Kuroneko von 1968, in dem es auch um Frauen geht, die sich in Katzen verwandeln. Wild. Ja, sowas passiert anscheinend häufiger. Das ist ja eine wahre Plage, kommt ja auch aus Serbien. Wir werden es herausfinden. Oh Junge. Aber die Zwischenzeit, bis das die neue Folge erscheint, könnt ihr euch damit vertreiben, dass ihr auf Blue Sky, Twitter oder Mastodon schaut oder in die Kommentarfunktion von Spotify und unsere Community-Frage beantwortet. Und die wäre dieses Mal angelehnt an den Luton-Bus. Hat euch mal etwas komplett Ordinäres richtig erschreckt? Ja, heute früh. steht in der Kaffeeküche, denkt man nichts Böses, ein Kollegen fällt einen Teller, also der fällt nicht runter, der hat die Spülmaschine ausgeräumt und da ist ihm was abgerutscht, also der wollte mehrere Teller hochheben und es ist runtergefallen und ich bin gesprungen. Und dann kommt wieder bloß die nächste Kollegin um die Ecke, sagt guten Morgen, auch schon wach und dann alle so. Also, vor oder nach dem ersten Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee. Ach so, also vor. Naja. ich bin nicht mehr unter den Kaffeetrinkern. Es ist eigenartig, wie gesagt, ich arbeite im Büro, also mich erschrecken ist jetzt echt nicht schwer. Laute Geräusche sind da, können das gut. Aus dem Grund die Angst vor Jumpscares. Oder die Abneigung gegenüber Jumpscares. Ja, ja. es ist bei mir einfach auch zu leicht. Okay, ich habe eine Anekdote aus meiner Kindheit. Oh, Junge. Aufgepasst, aufgepasst. Ich hatte als Kind wahnsinnige Angst vor Außerirdischen. Und wir haben ja schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass wir in der Nähe von einem Militärübungsplatz sind. Und ich bin mal nachts von den Kumpeln mit dem Fahrrad heimgefahren oder halt abends war in den, ich glaube im Herbst oder so war das, wo es halt dann schon früher dunkel wurde. Und da ist ein Hubschrauber mit Suchscheinwerfer rumgeflogen. Und ich habe so Panik davor gehabt, ich dachte, okay, die kleinen grünen Männchen kommen und die holen mich jetzt. Weil der ist halt eben auch auf mich zugeflogen, also halt auf dem Punkt, wo ich mich gerade befunden habe, zugeflogen mit den Suchscheinwerfer. Und ja, da hat es mich richtig erschrocken, bis dass der halt dann so nacht war, dass dann das Rauschen der Rotoren lauter wurde als das Rauschen meines Herzschlags. Und er dann eigentlich mehr oder weniger ziemlich nacht an mir vorbei oder über mich hinweggeflogen ist. Ich denke, okay, es war ein fucking Hubschrauber, die fliegen hier ständig rum. da habe ich echt Bammel gehabt damals. Ja, früher haben sie aber auch echt noch mehr geballert da drüben. Tja. Und mehr Hubschrauber. War ja immer witzig, wenn die großen Bananenhubschrauber dann so Chinooks. Humvees dranhängen gehabt haben und so. Das haben wir gesehen, wenn die rumgeflogen sind. Also Chinooks sieht man echt inzwischen echt wenig. Tja. Ja, sind also, die noch im Einsatz? Chinooks dürfte es eigentlich, jetzt vielleicht immer so viel, aber prinzipiell dürfte es die schon noch geben. Sind die guten Transportdinger. Bananenhelis haben wir dann auch immer gesagt. Ja. Dürften grundsätzlich schon noch sein. Aber es wird insgesamt in dem Bereich, also früher hat man ja im Prinzip jeden Abend dann auch noch die Fenster wackeln gehabt und so weiter, wenn sie mal wieder irgendwas in die Luft gejagt haben oder dann die langgezogenen Fürze von den A-10s, wenn sie mit dem Warthog mal wieder Angriffsflüge geflogen sind. Ja. Faszinierende Maschine. Ich suche immer gern, es fällt mir schwer einzuschlafen ohne beruhigendes Artilleriefeuer im Hintergrund. War als Kind tatsächlich teilweise so. Übrigens, A-10 Warthog, super Ding. Die haben eine Chang'an gebaut und haben danach das Flugzeug rumgebaut. Mm, und wenn ihr schießt, dann bremst es das Flugzeug aus. Ja, die können nur kurze Feuerstöße machen. Faszinierend. Wenn die okay. Energie mal in was in Sinnvolle stecken würden. Bildung, scheiß drauf. Könnte man, muss man aber nicht. In diesem Sinne. Vogelspinne, als er sich sagt. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Als er sie küsst, findet abermals die Transformation statt und der Doc geht drauf. Irene, nun von ihrer wahren Natur überzeugt, geht zurück in den Zoo und wählt den Tod durch die Klauen des Panthers, den sie skizziert hat. Ah, ah. Das ist falsch, Philipp. Was? Ja, der Doktor dort sie mit seiner Klinge abpieksen und sie dort zum Panther hinwandern, also mit der Klinge, der nur in ihre Brust steckt. Ja, gut, das am Ende, mein Gott. Jetzt, dann sage ich es halt am Ende nicht. Mit den Klauen. Ja, ich habe halt das dann möglichst poetisch dann schreiben wollen, anstatt. Entschuldigung, Philipp. Ja. Ich habe gedacht, das ist ein schönes Ende. Vom Dolch des Psychologen durchbohrt. War schon wie auf ihrer Zeichnung. Wandelt sie zurück, wo alles begann, im Zoo. Jetzt nochmal. Als er sie küsst, findet abermals die Transformation statt und der Doc geht drauf. Irene durchbohrt durch die Klinge des Psychologen, schleppt sich zurück in den Zoo und lässt als ihre letzte Tat den Panther durch. Die Katze frei. Aus dem Sack.